欢迎收听 Täglicher Apfel， 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Lukas, was machst du hier in der Bibliothek? Hallo Sophie, ich muss ein paar Bücher zurückgeben, die ich vor 2 Wochen ausgeliehen habe. Hast du sie alle gelesen? Nein, leider nicht. Ich wollte sie eigentlich am Wochenende lesen, aber ich musste meiner Schwester beim Umzug helfen. Das verstehe ich. Weißt du, ob man hier auch E-Books herunterladen kann? Ja, das geht über die Webseite. Man braucht nur einen gültigen Bibliotheksausweis. Super. Ich suche nämlich einen Roman, der gerade sehr beliebt ist. Frag doch mal die Bibliothekarin dort vorne. Sie ist sehr hilfsbereit. Gute Idee. Übrigens, gibt es hier auch ruhige Arbeitsplätze? Ja, im 2. Stock gibt es einen Lesesaal, in dem man ungestört arbeiten kann. Perfekt. Danke für den Hinweis. 刚才这段对话发生在图书馆。我们来分析一下对话细节。首先 ,Lucas 说他要 zurückgeben, 也就是归还书本。而借书的德文是 ausleihen。 Lucas 解释，他本来想读书，但必须帮姐姐搬家。这里他用了 wollte, 我 musste。 这两个字是情态助动词的过去式。 没错 ，wollte is wollen 的过去式表示当时想要，而 musste is。 müssen 的过去式表示当时必须。 接着 Sophie 问道，是否可以下载电子书，动词是 herunterladen。 Lucas 回答，只要有有效的图书证就行。 图书证的德文是 der Bibliotheksausweis， 而形容词有效的是 gültig。 Sophie 提到她想找一本现在非常受欢迎的小说。她说 Ich suche einen Roman, der gerade sehr beliebt ist. 这里是一个主格关系子句。关系代名词 der 指代前面的男性的单数名词 Roman, 并且在子句中担任主词。 而受欢迎的德文是 beliebt。 Lucas 建议他去问图书馆管理员 die Bibliothekarin， 因为他非常 hilfsbereit， 也就是热心。 最后 ，Sophie 想找安静的地方工作。Lucas 推荐的2楼的阅览室 der Lesesaal， 在那里可以 ungestört， 不受干扰的工作。 Sophie 最后说：“谢谢你的。” Hinweis， 这指的是建议或提示，这在图书馆找资料时非常实用。 希望大家下次去图书馆也能用到这些德文。我们下次见。